Ja, ich bin gerade hier in der Straße. Ja, in der gleichen Straße. Sind Sie zu Hause mit dem Auto? Oder? Dann soll ich raus, aha. Aber ich sehe viel. Können wir kurz auf den Weg treffen, beispielsweise in Bankstraße irgendwo? Ja, Kreuzung, bitte nochmal Straße, Bankstraße.